Eine Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag des Besuches des Genossen Kim Jong-il in der Ausstellung über die drei Revolutionen fand am 14. Juni statt. Daran nahmen die Funktionäre und Belegschaft der Ausstellung teil. In seiner Rede unterstrich der Referent die Hinweise, die Genosse Kim Jong-il am 15. Juni zu C86 1997 während seiner Vorortanleitung gegeben habe, sei eine programmatische Richtschnur, an der alle Mitarbeiter und Belegschaft der Ausstellung für die bessere Erfüllung ihrer Mission und Aufgabe beim Aufbau des starken sozialistischen Staates festhalten sollen. Man solle getreu den hinterlassenen Hinweisen von Genossen Kim Jong-il unter der Führung des Genossen Kim Jong-un bei der Arbeit der Ausstellung über die drei Revolutionen eine neue Wende einleiten und somit zum Aufbau des starken sozialistischen Staates aktiv beitragen.